Guten Morgen, Mr. Newman. Ah, Sandra. Guten Morgen. Was ist denn? Die Hupe. Oh Mensch, habe ich mich erschrocken. Sie haben wohl gestern im Fernsehen die Bankraubgeschichte gesehen. Wird uns gerade noch fehlen, wie? Ja, und Ellen schafft es natürlich nicht einmal heute pünktlich zu sein. Oh, da kommt er. Morgen, Sandra. Morgen, Mr. Newman. Wenn ich das geschafft habe. Also, Herrschaften, fix. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ohne Krawatte, Ellen? Wie? Ach so, nein, die habe ich in der Tasche. Ich war heute in solcher Hetze, dass ich mich nicht ganz fertig machen konnte. Dann aber jetzt bitte, schleunigst. Und Cammon würde auch nicht schaden. Ja, Sir. Oder wollen Sie sich dem neuen Direktor als Vogelscheuche präsentieren? Nein, Sir. Bitte Post. Machen Sie sich gleich dran, Sandra. Ja, Mr. Dewin. Und Ellen, rufen Sie das Revier an. Sie möchten die Alarmanlage ausschalten. Mit Vergnügen. Bringen wir die Kerle mal in Schwung. Scotland Yard? Mordkommission, bitte. Ellen! Lassen Sie die Scherze. Verzeihung. Morgen, Sergeant. Nein, ich. Ellen Bush, Bennington Bank. Gar nicht im Bett? Doch, doch, nur zu kurz. Aber es wird uns hier ein neuer Direktor beschert und ihm zu Ehren versammeln wir uns hier zur nachtschlafender Zeit. Machen Sie zu, Ellen, ich bin in Eile. Sofort, Mr. Newman. Also, Sergeant. Mr. Newman will sich in den Tresor begeben, die Häupter seiner Lieben zählen. Hätten Sie die Güte, die Alarmanlage auszuschalten? Codewort? Was ist unser Codewort, Mr. Newman? Das wissen Sie doch, Ellen. Kavalier. Sergeant? Rose. Oh, halt, ist ja nicht Quiz. Kavalier. danke bestens. Bis dann. Okay, Mr. Newman. Alarm ausgeschaltet. Der Tresorraum kann ungestraft betreten werden. Ihren Humor am Morgen, Ellen, finde ich unerträglich. Weiß, Mr. Newman. Ich bemühe mich ja sonst auch immer später zu erscheinen. Aussicht auf eine Tasse Tee, Sandra? Nichts, Sir. Sehr zu tun. Und nur weil ich noch nicht gefrühstückt habe. Das ist Ihre Schuld. Oh nein, ich bin zu früh gekommen, weil Sie Wert auf meine Anwesenheit legten, Mr. Newman. Sie sind nicht zu früh gekommen, Ellen, sondern bestenfalls pünktlich. Und ich kann Ihnen nur raten, dabei zu bleiben, wenn Mr. Eastwood jetzt übernimmt. Es ist alles so unfair. Ihnen hätte man den Posten geben sollen, Mr. Newman. Aber man hat es nicht getan. Und damit passt er. Vielleicht, weil man Wichtigeres für Sie in petto hat. Berufung in Aufsichtsrat vielleicht. Also wenn Sie nur witzeln können, Ellen, was? Ich hoffe, Mr. Eastwood hat den nötigen Sinn für Ihre Kindereien. Sonst geht es Ihnen an den Kragen. Also, ich bin unten im Tresorraum, wenn mich jemand sucht. Du hast einen sogenannten wunden Punkt getroffen, Sandra. Ach, aber Sie behandeln ihn ja auch gemein. Und hatte wirklich sein Herz an die Beförderung gehängt. Er ist ein typischer Fall von Licht unter den Scheffel stellen, oder wie es heißt. Ja? Schon alles, was er still und leise ehrenamtlich tut. Hast du gewusst, dass er bei der Gefängnisfürsorge ist? Nee. Sich regelmäßig um Strafgefangene kümmert? Ah, setzt liebe Verwandtschaft ein. Du bist unmöglich. Hilf mir lieber mit der Post. Bring sie rüber. Nein, komm du hier. Ich muss am Telefon bleiben, bis die Aushilfe da ist. Ach so, ja. Diese Woche ist Susan ja im Urlaub. Ich mache auf, du kannst sortieren. Ihr Wunsch, Madam, ist mir Befehl. Welch betörender Duft. Ich bin selber pleite, falls du darauf hinaus willst. Nur 20 Pence oder 10. Ich möchte mir ein Stück Kuchen holen, bin halb am Verhungern. Oder Gras esse. Ich sag doch, ich hab nichts. Komm noch genug für den Bus heute Abend. Mr. Newman wird dich schon heimbringen. Haha, vielleicht, vielleicht auch nicht. Er wird eher die Aushilfe heimfahren, wie ich das sehe. Oh, blüht uns Busenbertha wieder. Scheint so. Auf dem hier steht privat, persönlich. Und dem zeig her, zu. Für wen? Den neuen, Mr. Eastwood. Er stellt Teewasser auf. Wir halten den Brief kurz über Dampf. Ellen! Was habe ich jetzt wieder verbrochen? Sofort, Mr. Newman! Und, was darf sein, Sir? Sehen Sie sich den Schweinestall an. Habe ich Ihnen nicht gestern gesagt, Sie sollen hier aufräumen? Ich habe mein Möglichstes getan, Sir. Na, nichts haben Sie getan. Und Mr. Eastwood wird gleich kommen. Gekämmt haben Sie sich auch noch nicht. Nein, nein, nein, bitte nicht jetzt. Jetzt packen Sie lieber erst hier mal zu. Die Kartons an der Wand. Ja, Sir. Ich weiß eigentlich nicht, warum man seinetwegen so anstrengt. Na, ich meine, so gut ist der Ruf ja nicht, der ihm vorausgeht. Von wem sprechen Sie? Von Eastwood. Mr. Eastwood, wenn ich bitten darf. Schön, Mr. Eastwood. Bleibt trotzdem, dass er aus seiner letzten Filiale ausgebotet wurde. Weil er seufzt. Gottes Willen. Woher haben Sie solche Geschichten? Ich spitze nur meine Öhrchen. Also wer kann so etwas in die Welt setzen? Also, ja, ganz vertraulich. Mr. Eastwood hatte einmal ein kleines Alkoholproblem. Aber das ist lang her. Ich hoffe, Sie haben nicht darüber gesprochen. Aber nicht doch. Schön. Ich möchte nämlich nicht, dass sowas weitergeht. Und das ist eine dienstliche Anweisung, merken Sie sich's? Über meine Lippen kommt kein Wort, Mr. Newman. Und außerdem habe ich ja nur gemeint, es ist nicht sehr schön an Ihnen gehandelt. Sie wären an der Reihe gewesen und stattdessen setzt man Ihnen diesen Alkoholiker vor die Nase. Also, jetzt reicht's aber, Ellen. A Tempo, das Tagesgeld. Rauf in die Kasse. Ja, Sir. Mr. Newman? Was sieht's? Ist Mr. Eastwood gekommen? Nein, aber die Telefonaushilfe. Sie wollten sich ersprechen. Oh Gott. Neuer Direktor, Aushilfe am Telefon und nichts erschwert. Na schön, ich komme. Helfen Sie Ellen inzwischen mit dem Tagesgeld. Was soll ich tun? Hier, nimm das Hartgeld, das hat er schon kontrolliert. Ich knack den Safe so lange und hol die Scheine. Übrigens, ich habe ihn gestellt wegen der Alkoholgeschichten über Eastwood. Mensch, wenn er dahinter kommt, dass du damals das vertrauliche Mimo aufgemacht hast, bringt er dich um. Was hat er gesagt? Ich soll ja nichts zu dir darüber sagen, damit es nicht in allen Kneipen rumgeredet wird. Na hör mal. Jedenfalls darf nichts verlauten, offizielle Anweisung. Aber ich habe gestern die frühere Filiale von Eastwood angerufen. Du bist vielleicht einer. Und mit dem Kollegen Junior-Kassier gesprochen. Der sagt, Eastwood war so gut wie die ganze Zeit, die er ihn kannte, stockbetrunken. Die Flaschen für die Kundenbewirtung waren jeden Tag leer. Nee, wirklich? Trunksucht im vorletzten Stadium, meinte er. Aber Sie würden ihn da nicht hierher versetzen, wenn er nicht wieder in Ordnung wäre. Unserer Zentrale traue ich alles zu. Sieh mich an. 8 Monate niederer Dienst und glaubst du, jemand käme auf den Gedanken, mich zu befördern? Na, was ist denn mit dem Safe los? Na, also. Na, schau dir das an. Wenn das kein hinreißender Anblick ist. Siehst dir an, Sandra. Über 50.000 Pfund Sterling. Und ich, arme Schwein, kann mir nicht mal ein paar lausige Hörnchen lassen. Gleich kommen mir die Tränen. Ein Traum. Ziehen wir uns aus und spielen mit dem Geld? Komm. Diesen schmutzigen Bazillenträgern? Oh, danke, nein. Ziehen wir uns trotzdem aus. Wir müssen ja nicht unbedingt schwimmen. Danke, nein. Dann mach wenigstens 5 Pence locker für ein Tütchen Chips. Nein. Du treibst mich noch zu kriminellen Taten. So viel schöne Mäuse. Ellen, Sandra, das muss ein paar Mal bleiben, Sie. Schon unterwegs, ja? Sofort, Mr. Newman. Los, pack ein. Also, Sie teilen sich mit Sandra in den Kassendienst heute Morgen, Ellen. Ja, Sir. Ich werde mich wohl zunächst um Mr. Eastwood kümmern müssen. Und wo bleibt Mr. Eastwood, wenn ich fragen darf? Wir überstürzen uns, lassen sogar unser Frühstück fahren, um pünktlich auf dem Plan zu sein. Aber der Herr Direktor geruht nicht zu erscheinen. Tja, ich weiß auch nicht, was ihn aufgehalten haben könnte. Die Kneipen sind ja noch nicht offen. Ellen? Pardon, Sir. Sie werden sich eines Tages um Kopf und Kragen bringen mit Ihrem Mundwerk, Ellen. Ach, was ich noch sagen wollte... Miss Bertha macht nur Aushilfsdienst, also bitte, überlasten Sie das Telefon nicht. Ja, Sir. So, jetzt 9:30 und aufschließen. Ja, Sir. Oh, danke, danke. Ich mach's schon. Und ich bin dann in Mr. Eastwoods Büro. Alle mal an Bord, der Ansturm der Kunden kann beginnen. Kein Schwein da. Ja, bis Ruhe. Netten kleinen Banküberfall bräuchten wir, damit mal wieder Leben in die Bude kommt. Hör bloß auf. Keine Angst, passiert nicht. Selbst wenn ein paar Banditen unseren stolzen Ort auf der Karte finden, was sind heute 50.000 Pfund? Nicht mal 2 Rolls Royce. Aber hast du gehört? Wir sollen die busige Bertha schonen. Ich sag's ja. Er ist scharf auf sie. Ja, sie ist ja ein ganz saftiges Hühnchen. Findest du? Ja, finde ich schon. Ein Geschmack habt ihr trostlos. Schieß mal die Auszüge rüber. Mr. Eastwood lässt auf sich warten. Sag mal, wie erkennen wir den eigentlich? Hm? Kein Problem. Rote Nase, schwankender Gang, in jeder Hand eine Flasche und ein Lied auf der Lippe. Junger Mann. Oh, Verzeihung, Sir, ich habe Sie nicht gesehen. Nein, Sie haben sich zu angeregt unterhalten. Ich bin Mr. Eastwood. Oh, Mr. Eastwood. Ach ja, guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Sir. Mr. Newman erwartet Sie schon in seinem Büro, wenn ich Sie zu ihm bringen dürfte. Danke, ich finde den Weg schon selbst. Und weiterhin gute Unterhaltung. Vielen Dank, Sir. Mist. Das war er. Den Eindruck hatte ich auch. Glaubst du, er hat gehört, was ich gesagt habe? Naja, vielleicht ist er taub. Hübscher Beginn. Oh, verdammt. Also, nochmals herzlich willkommen in Ellsford, Mr. Eastwood. Ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Gefürchtet, es sei Ihnen etwas zugestoßen. Es tut mir leid für Sie, nein. Das dürfte wohl mein Stuhl sein, ja? Wie? Oh ja. Oh ja, natürlich, bitte. Selbstverständlich. Danke. Also, Sie sind Mr. Newman und haben während des letzten Jahres interimistisch die Filiale geleitet. So ist es, ja. Meine Berufung kann Ihnen also keine Freude sein. Es war eine Enttäuschung für mich, ich gebe es zu. Aber ich bin kein nachtragender Mensch. Wie kommt es dann, dass sich Ihr Personal an der Kasse Witze über den trunksüchtigen neuen Filialleiter erzählt? Baby? Das Stichwort kann auch nur von Ihnen stammen. Sir, ich darf Ihnen versichern, dass das nicht der Fall ist. Lassen Sie sich eines gesagt sein, Mr. Newman. Aus diesem Job hier werde ich einen Erfolg machen, ob Sie mitziehen oder nicht. Ja. Auf meine Loyalität und Unterstützung können Sie zählen, Mr. Eastwood. Bitte setzen Sie sich doch. Ja, danke, Sir. Verzeihung, ich wollte nicht scharf werden. Aber ich habe eine schwere Zeit hinter mir. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis man mir schließlich noch diese armselige kleine Zweigstelle zugestanden hat. Meine letzte Chance. Tja, tiefer geht es nicht mehr. Ich wollte gar nicht höher hinaus. Unten auf der Leiter zu stehen ist reizvoll, wenn man den Aufstieg vor sich hat. Aber wenn Sie heruntergefallen sind, was ist Ihr Tagesumsatz hier? Sehr verschieden, Sir. Manchmal bis zu 10, oh, sogar 15.000 Pfund. In meiner letzten Filiale hatten wir eine 250.000 und mehr Kundenzugänge als in allen Filialen im Land. Da stand ich oben. Jetzt stehe ich hier. Über wie viel Personal verfügen wir denn? Drei Angestellte, Ellen Bash, Sandra Towers und eine Telefonistin. Mhm. Außer Ihnen und mir. Dort hatte ich fast 100. Oh. Ja, und was war denn die Ursache, wenn man fragen darf? Na, das wissen Sie doch. Aber warum? Warum? Sie müssen meine Frau kennen. Ehrgeiz besessen. Ich hatte sein Gutes. Danke. Zigarette? Nein, danke. Ohne sie wäre ich nie so weit gekommen. Aber kaum war ein Schritt getan, da drängte sie mich schon zum nächsten. Nie war ihr etwas genug. Keine Minute, immer weiter, immer mehr. Tja, dann griff ich zur Flasche. Tja, Alkohol macht es wenigstens leichter, mit einer Neurotikerin zu leben. Die Schwierigkeit ist nur, dass man immer mehr trinken muss, wenn es wirken soll. Tja, so kam es dann, alles wie es kam. Man hätte mich genau genommen auf die Straße setzen müssen. Aber um meiner einzigen Verdienste willen wurde beschlossen, mir nach der Kur diesen Provinzladen hier zu geben, oh, Sir, in dem ich nicht viel anrichten kann, selbst wenn ich rückfällig werde. Aber das werden Sie nicht erleben. Ich werde nicht rückfällig. Und Ihre Frau, ich meine, wie stellt sich Ihre Frau zu Ellsford? Sie wird es mir nie verzeihen, dass es so weit gekommen ist. Das tut mir leid. Das sind die Schlüssel? Ja, alle bezeichnet. Haben wir Trinkbares? Wie? Für Kundenbesuche. Dort, im Schränkchen. Ah, ja. Aha. So ein ganz netter Ausfall. Na, machen Sie mit? Oh nein, nein, nicht jetzt schon, nein, danke, Sir. Wenn ich mir erlauben darf, vielleicht... Nur einen kleinen Schluck. Ja, den brauche ich heute. Sie verlässt mich. Ja. Wie bitte? Meine Frau hat beschlossen, mich zu verlassen. Oh. Wir hatten die schlimmste Auseinandersetzung seit je heute Morgen. Deswegen meine Verspätung. Ja. Es tut mir aufrichtig leid für Sie. Nicht nötig. Viel länger hätte ich es ohnehin nicht mehr mit ihr ausgehalten. Da. Sehen Sie, wie meine Hände zittern? Oh, tatsächlich, ja. Oh, Sie haben Blut an der Manschette. Wo? Hier ist. Ach, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Beim Rasieren wahrscheinlich geschnitten. Ja, ja. Schöner Zustand, in dem ich bin. Ja. Wir dachten, Sie trinken vielleicht ganz gerne ein Tässchen Tee, Mr. Eastwood. Oh, tut mir leid. Ich sehe, Sie haben schon eine Erfrischung. Ja, stellen Sie das Tablett ruhig hin. Vielen Dank. Bitte sehr. Tja. Ja, Sie können gehen. Aufgeweckter Junge. Ja. Jetzt werden es gleich alle draußen wissen. Was, Sir? Dass ich wieder... Oh, keine Sorge, Sir. Ich spreche mit Ellen. Ich glaube, wenn Sie uns erst kennen, werden Sie finden, dass wir gar keine so üble kleine Gesellschaft sind. Danke. Und ich entschuldige mich noch einmal für vorhin. Also, ich bitte Sie, Sir. Eastwood? Wie geht es der Frau Gemahlin, Mr. Eastwood? Was? Wer spricht denn da? Ein Freund. Rufen Sie doch mal zu Hause an und stellen Sie fest, wie es ihr geht. Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Nichts Unangenehmes, hoffe ich. Sie sind ja ganz blass. Ich weiß nicht. Ja, bitte? Verbinden Sie mich mit meiner Wohnung, bitte. Wardley... 329. Ja, Sir. Da war ein Mann. Er wollte seinen Namen nicht sagen. Ja. Ich soll zu Hause anrufen. Hallo? Ja, bitte? Das muss eine falsche Verbindung sein. Bitte? Miss, Sie haben mir eine falsche Nummer gegeben. Ich möchte Wardley 329. Augenblick, ich verbinde nochmal. Ist sie nicht ganz kompetent, diese Dame? Miss Burr. Miss Burr ist eine Aushilfe. Unsere Telefonistin hat Urlaub. Aha. Ah, das wird's sein. Ich sehe inzwischen rasch einmal draußen nach dem Rechnitz. Ja, ja. Wardley 329. Ja, wer ist denn da? Legen Sie nur nicht gleich wieder auf. Sie haben die richtige Nummer. Wardley 329. Ja, wer sind Sie? Was tun Sie denn in meinem Haus? Wir kümmern uns um Ihre Frau, Mr. Eastwood. Nicht sonst. Bitte? Wir sorgen dafür, dass ihr nichts Böses zustößt. Was soll das heißen? Erpressung? Ausgezeichnet, Mr. Eastwood. Ich wusste ja, dass wir keine Zeit zu vergeuden brauchen. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Jawohl, Erpressung. Oder auch Nötigung, wenn Ihnen das lieber ist. Oder Abschluss einer Lebensversicherung. Jedenfalls, wenn Sie Ihre Frau unversehrt wiedersehen wollen, verlangen wir 40.000 Pfund Sterling. Und zwar binnen einer Stunde. Bitte sehr, Mr. Bittelatten. Vielen Dank, Miss. Guten Morgen. Morgen. Und dann? Dann habe ich den Tee hingestellt und bin ab durch die Mitte. Aber eins schwöre ich der Sendra. Wir werden hier in kürzester Zeit eine Kneipe sein. Komplett mit Theke und Bier vom Fass. Kommen Sie mal hier herüber. Mr. Newman, Sie hätten nicht 5 Minuten übrig, mich hier zu vertreten, während ich mir ein bisschen zu essen hole. Nein, habe ich nicht. Sie warten gefälligst bis zur Mittagszeit. Und die Sache, über die wir heute Morgen gesprochen haben, also meiner Erinnerung nach hatte ich Ihr Versprechen, Ihr feierliches Versprechen, dass Sie vertraulich behandeln würden. Das haben Sie auch, Mr. Newman. Tja, mit dem Erfolg, dass Mr. Eastwood Sie als erstes beim Betreten der Bank darüber Witze machen hört. Mr. Newman, was soll ich sagen? Ja, bitte. Es tut mir leid, ja. Ehrlich. Sehr. Ich werde nie wieder ein Wort drüber verlieren. Ja, hoffentlich. Das Mr. Newman. Ja, Mr. Eastwood, ich komme. Ich kann Sie nur raten. Sie wollten mich sprechen, Mr. Eastwood? Ja, kommen Sie und schließen Sie die Tür. Ist etwas mit Ihnen? Wie viel Bargeld haben wir in diesem Augenblick im Tresor? Naja, wir sind eine kleine Zweigstelle. Die Tagesauszüge liegen auf Ihrem Schreibtisch. Ah, hier. Letzter Stand gestern Abend. 52.844 Pfund und 78 Pence. Wie viel davon in Scheinen? 1 Pfund und 5 Pfund? 16.000 in 5-Pfund-Noten und 26.000 in 1-Pfund-Noten. Sind 42. Ja, sehr, sehr. Und in 10 Pfund... Zehner interessieren mich nicht. Sie haben meine Frau in ihre Gewalt. Was sagen Sie? Der Anruf vorhin kam aus meinem Haus. Irgendwelche Kerle haben meine Frau in ihre Gewalt und wollen innerhalb einer Stunde 40.000 Pfund in 1- und 5-Pfund-Noten. Sonst bringen sie sie um. Moment, Sven. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, es ist wahr. Sie haben mich mit ihr sprechen lassen. Mit ihrer Frau? Ja, nur ein paar Sekunden. Sie war kaum fähig, etwas zu sagen. Zwei Männer mit Strümpfen über den Köpfen halten sie fest, sagt sie. Sie haben sie misshandelt. Nein. Doch, ich habe es ja gehört. Großer Gott. Ja. Sie müssen sofort die Polizei anrufen. Nein, davor haben sie mich ausdrücklich gewarnt. Falls ich die Polizei mobilisiere, sei es um sie geschehen. Fast zum Lachen, wie oft ich gewünscht habe, sie wäre tot. Eigentlich sollte ich sagen, tut, was ihr wollt. Und was haben Sie gesagt? Dass ich mich mit der Zentrale in Verbindung setzen werde wegen des Geldes. Sie rufen in 10 Minuten wieder an. Ja, die Sicherheitsabteilung, Mr. Savage. Ja, es gibt ja eine Bestimmung. In Extremfällen übernimmt die Bank die finanziellen Forderungen, je nach Sachlage. Ja, ich kenne die Bestimmung, Sir. Ja, bitte? Ja, verbinden Sie mich mit der Zentrale, dringend. Sicherheitsabteilung, Mr. Wie heißt er? Savage, Mr. Savage. Mr. Savage, bitte. Mr. Savage. Ja, Sir, sofort. Kennen Sie Mr. Savage? Ich glaube, nein. Bisschen sehr von sich eingenommen, aber äußerst tüchtig. Ja. Sicherheitsabteilung A, Savage. Mr. Savage, hier spricht Eastwood, Filiale Ellsford. Kenne ich Sie, Mr. Eastwood? Ich glaube nicht. Ich habe erst heute Morgen hier übernommen. Ah, ja, jetzt bin ich im Bild. Und worum handelt es sich, Mr. Eastwood? Ich soll innerhalb einer Stunde 40.000 Pfund Lösegeld bezahlen. Wie bitte? Meine Frau ist in der Gewalt von Unbekannten, die in meinem Haus eingedrungen sind. Sie haben gedroht, sie umzubringen, wenn ich nicht... Das ist kein dummer Scherz, Sir, nein? Oh, nein. Sie haben mich mit ihr sprechen lassen. Sie haben sie schon geschlagen. Oh, also bist du jetzt erstmal ruhig, Blut. Haben Sie die 40.000 Pfund im Tresor? Ja. Und wie und wo sollen die ausgehändigt werden? Das wollen Sie mich noch wissen lassen. Sie haben gesagt, Sie rufen wieder an. Gut, dann hören Sie zu. Sie bleiben am Telefon, ich verständige die Polizei. Oh nein. Sie bringen sie sofort um, wenn die Polizei verständigt wird, haben Sie gesagt. Sie werden nicht wissen, dass ich die Polizei verständige. Wir sind ja keine Amateure hier. Die Leute, die wir schicken, verstehen sich auf ihr Handwerk. Beruhigen Sie sich. Natürlich. Also schön, vergeuden wir jetzt keine Zeit. Der Inspektor kann mich ins Bild setzen, wenn er mit Ihnen gesprochen hat. Ja. Und was das Geld betrifft, ich nehme mit Sicherheit an, dass ich Ihnen das okay verschaffen kann. Oh, danke. Sie hören wieder von mir. Ja, danke. Nur ruhig Blut jetzt. Ja, danke, Mr. Savage. Er zieht die Polizei zu. Das muss er natürlich. Und das Geld? Er glaubt sicher, dass er mir das okay verschaffen kann. Ich hoffe nicht. Also. Oh, das könnten Sie wieder sein. Ist das ein Aufnahmegerät? Ja, selbstverständlich. Ist das angeschlossen? Ja, die Polizei wird das haben wollen. Auf Aufnahme. Es läuft. Ist das klar, ja? Läuft, ja. Ich heb ab. Eastwood. Hier bin ich wieder, Mr. Eastwood. Ja. Wie haben Sie sich entschieden? Sie bekommen das Geld. Und die Polizei lassen Sie aus dem Spiel? Ja, natürlich. Okay. Das wird Ihrer Frau eine Beruhigung sein. Sie ist schon recht nervös. Und nun hören Sie zu. Ich sage Ihnen genau, was Sie zu tun haben. Ja. Angedeckte Schenken. So. Wo ist Mr. Eastwood, junger Mann? In seinem Büro, aber ich fürchte, er ist im Augenblick beschäftigt. Macht nichts, ich werde mich mal kurz zeigen. Er wird mir schon ein paar Minuten... Moment, Sir, das geht doch nicht so einfach. Sie können doch nicht einfach... Hast du das mitgekriegt, Sandra? Geht einfach peng rein. Ja, komischer Typ. Wer ist das denn? Keine Ahnung. Scheint Eastwood aber zu kennen. Vielleicht nur ein Vertreter. Nein, tut mir leid, Sie scheinen falsch verbunden zu sein. Ein Mr. Froggatt ist nicht bei uns. Ah, für mich. Ein Mr. Froggatt ist bei Ihnen. Darf ich? Ja. Hallo? Froggatt. Ja, wer ist denn das? Ich kann auch nicht. Ja, nee, nicht. Oh. Aha. Ja. Ja, verstanden. Nein, nein, das mache ich schon. Nein, nein, zurück bestimmt nicht mehr. Also nächste Position beziehen, klar? Okay. Ich bin hier erreichbar. Büro Mr. Eastwood. Ja. Gut. Ich nehme an, Sie sind Mr. Eastwood, Sir. Richtig. Und das ist Mr. Newman. Newman. Richtig. Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Verzeihung. Ich dachte, ich sei Ihnen schon avisiert. Kriminalinspektor Froggatt. Mr. Savage hat uns verständigt. Ach, kann ich... Verzeihung, aber darf ich Ihren Ausweis sehen? Aber gewiss doch, Sir. Hier, bitte sehr. Danke. Nicht mehr der Jüngste, aber leider einen besseren habe ich nicht zu bieten. Ist der in Ordnung? Tja, scheint in Ordnung zu sein. Danke. Danke. Also, Mr. Eastwood, wir haben uns Ihrer Sache sofort angenommen, waren bereits in Ihrem Haus. Die Telefonleitung ist durchgeschnitten und allem Anschein nach hat sich jemand mit Gewalt Zutritt verschafft. Doch leider von Ihrer Frau keine Spur. Sie waren in meinem Haus? Ja, zwei meiner besten Leute. Der Anruf gerade, das war Ihr Bericht. Ja, was hatten Sie denn in meinem Haus zu suchen? So, wenn wir da nichts zu suchen hatten, wer denn sonst? Ah ja, wenn die Kidnapper Wind davon bekommen, dass ich die Polizei zugezogen habe, dann ist meine Frau verloren. Keine Sorge, sehe ich aus wie ein Polizist? Eben. Gewiss nicht, oder? Und meine Leute noch weniger, wenn möglich. Wir wissen, wie sowas anzupacken ist. Hoffentlich, kann ich nur sagen. Denn wenn das Geringste schief geht, wir sind nicht unfehlbar, Sir, aber wir tun unser Bestes. Also, soweit ich Mr. Savage verstanden habe, hatten Sie bisher erst einmal Kontakt mit den Erpressern? Naja, ich hatte einen Anruf... Ich solle mich mit meiner Frau in Verbindung setzen. Mhm. Und als ich zu Hause anrief, antwortete eine männliche Stimme und stellte die Forderung. Inzwischen hat derselbe Mann ein zweites Mal angerufen. Ah. Vor 10 Minuten etwa. Wir haben das Gespräch auf Band genommen. Ja, aber, soll ich Ihnen vorspielen? Ja, bitte. Darf ich mich setzen? Verzeihung, natürlich setzen Sie sich danke hier. Dankeschön. Ja. Das rück, ja. Eine Sekunde, bitte. Hier bin ich wieder, Mr. Das ist der Anfang. Ja. Wie haben Sie sich entschieden? Sie bekommen das Geld. Und die Polizei lassen Sie aus dem Spiel? Ja, natürlich. Können Sie verstehen? Okay. Das wird Ihrer Frau eine Beruhigung sein. Sie ist schon recht nervös. Und nun hören Sie zu. Ich sage Ihnen genau, was Sie zu tun haben. Ja. Sie bereiten das auszuhändigende Geld vor. Ja. 40.000 Pfund in 1- und 5-Pfund-Scheinen. 1- und 5-Pfund. Keine höheren. Keine 10 Pfund. Um Punkt 12 Uhr. Wird Ihnen ein Mann in grauem Overall 2 Koffer bringen. Das ist vorbereitet, Sir. In diese 2 Koffer verpacken Sie das Geld. Ja. Und übergeben Sie sie dann wieder dem Boten. Dem Boten übergeben, ja. Der Mann wird weder aufgehalten, noch wird der Versuch unternommen, ihn auszufragen. Nein, das ist klar nicht. Er weiß im Übrigen von nichts. Und sollte jemand auf den Gedanken kommen, ihm nach Verlassen der Bank zu folgen, können Sie sich Ihren schwarzen Anzug aufbügeln lassen. Oh Gott. Ist das klar? Ja, klar. Wann geben Sie meine Frau wieder frei? Oh, Ihre Frau ist nicht mehr bei uns. Ach. Sie liegt gefesselt und mit einem Knebel im Mund an einem Ort, den Sie nie finden. Es sei denn, wir sind so freundlich, Ihnen die Adresse zu sagen. Ja. Die Alternative ist, dass sie dort liegen bleibt, bis sie verhungert. No, kein schöner Gedanke, aber wir wollen das Kind beim Namen nennen. Also, Sie führen unsere Anweisungen aus. Ja. Und wenn das Geld sicher in unseren Händen ist, werden wir... 2 Pence in einen Anruf investieren ja, bitte. Und sie wissen lassen, wo die Gemahlin ist. Capisco? Capisco, ich habe verstanden. Gut. Haben Sie verstanden, Sir? Und die Stimme, nehme ich an, ist Ihnen nicht bekannt? Nein, nein. Verdammt gut ausgedacht. Ja. Und an Verstecken mangelt's ja wirklich nicht in unserer Gegend. Ja. Fest steht jedenfalls, dass wir uns mit äußerster Vorsicht bewegen müssen. Wo ist das Geld im Moment? Unten im Tresorraum. Na, besser vielleicht, es liegt schon hier parat, damit sich nachher alles schnell erledigen lässt. Nicht, dass die Kerle misstrauisch werden und abrücken, ja. Dann hätten wir die Bescherung. Ja, ich bring's herauf. Kann ich behilflich sein? Oh, nein, nein. Danke, Inspektor, aber bei allem Respekt, wir haben die Vorschrift, dass unautorisierte Personen... Aber bitte, bitte, wir haben alle unsere Vorschriften. Ja, und wenn Ihnen nachher etwas fehlen würde, wäre womöglich ich der Schuldige. Darf ich kurz mal telefonieren? Selbstverständlich natürlich, bitteschön, da. Newman. Miss, verbinden Sie mich bitte mit Ihrer Sicherheitsabteilung. Das heißt, Mr. Savage, dringend. Danke. Dankeschön. Ich habe nur die Befürchtung, dass... Doch keine Sorgen. Sie verstehen das. Mr. Savage, Kriminalinspektor Froggy. Ja, ich bin in der Bank bei Mr. Eastwood. Ja, wir haben uns in seinem Hause umgesehen, aber Mrs. Eastwood ist nicht vorgefunden worden. Ja, dafür sind Anzeichen vorhanden. Sie scheint sich gewehrt zu haben. Doch, Sir, ich habe keine Zweifel mehr. Sie werden Ihre Drohung wahr machen. Ja. Scheußlicher Fall. Gut, vielleicht wollen Sie es ihm selbst sagen. Mr. Savage möchte Sie sprechen, Mr. Eastwood. Ja. Bitte schön. Danke. Mr. Savage, Sie haben... Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Ja. Würden Sie mir noch die Autorisierungsnummer durchgeben? KX3-982. Ja, notiert. Ja, um 12 Uhr. Sicher, natürlich. Nochmals danke. Ja. Wir haben die offizielle Genehmigung, 40.000 Pfund auszuzahlen. Na, Gott sei Dank. Fabelhaft. Ja, hier. Wo haben Sie denn gesteckt? Ich brauche Sie. Bitte um Entschuldigung. Ich war nur schnell um die Ecke, mir ein Sandwich holen. Nachdem ich Ihnen ausdrücklich verboten hatte, die Bank zu verlassen? Ja, nach dem. Ja, darüber werden wir noch sprechen, Ihnen. Aber jetzt ist anderes zu tun. Sie wissen, was vorgefallen ist? Ja, Sandra hat mir gesagt, was Sie ihr gesagt haben. Das Geld soll hinaufgeschafft werden ins Büro. Und einfach so geben wir 40.000 Pfund raus? Schreiben nicht mal die Nummern auf? Das ist keine Zeit. Machen Sie hier weiter. Nur Einser und Fünfer. Mr. Newman, ich bin ja nur der Unterstgehaltsstufen-Anfangsgehilfe, aber kommt Ihnen das Ganze nicht auch etwas mulmig vor? Was meinen Sie? Ja, Sandra sagt, der unsägliche Typ bei Mr. Eastwood soll ein Kriminalinspektor sein. Na, ist es, ja. Also ich gehe jede Wette ein, an dem ist was faul. Ach, Unsinn. Ich habe seinen Ausweis gesehen. Und ich seinen Wagen. Ich habe gesehen, dass Froggatt nach vorn gegangen ist. Da dachte ich, ich bringe Ellen gleich mal hierher. Der Junge meint nämlich, der Inspektor komme ihm verdächtig vor. Und ich glaube, das sollte er auch Ihnen sagen. Bitte komm. Ich habe zufällig draußen hinter der Ecke diesen verdreckten, verrosteten kleinen Wagen parken sehen, aus dem der Mann ausstieg. Also ich kann nur sagen, Sir, Polizeiinspektoren fahren nicht in derart verbeulten uralten Minikisten herum. Ja, allerdings, die haben schon einigermaßen anständige Autos. Naja, allerdings, wenn er inkognito unterwegs ist. Trotzdem. Und zumindest müsste er eine Sprechfunkanlage haben. Unbedingt. Aber in dem Ding ist garantiert keine. Ich hab's mir angesehen. Tja, was meinen Sie, Jung? Sein Ausweis schien korrekt zu sein. Sind Sie Experte, dass Sie das nach einem flüchtigen Blick beurteilen können? Sie haben recht, Ellen, uns Ihre Bedenken zu sagen. Danke, Sir. Ist Froggatt noch vorn? Ja, im Augenblick schäkert er mit Sandra. Umso besser. Behalten Sie ihn im Auge und geben Sie mir Bescheid, wenn er kommt. Ja, Sir. Welches Revier, sagte er? Thornwood. Thornwood, ja. Ja, bitte? Ja, verbinden Sie mich mit dem Polizeirevier Thornwood. Ja, Sir. Und Und wenn es sich herausstellt, dass er ein Betrüger ist? Tja, dann werden wir wohl die echte Polizei alarmieren müssen. Ja? Polizei, Mr. Thornwood. Mit wem spreche ich? Ich bin der diensthabende Sergeant, Herr. Sergeant, hier Eastwood, Filialleiter der Bennington Bank in Ellsworth. Aha. Und um was handelt es sich, Mr. Eastwood? Ist bei Ihnen auf der Station ein Kriminalinspektor Froggatt? Ja, Sir. Ziemlich klein, hager, dunkles Haar? Ja, das ist unser Inspektor, Sir. Wollen Sie sprechen? Ach so, ist er da? Ich glaube schon, Sir. Einen Augenblick. Newman, er ist ein Betrüger. Und Sie haben seinen Ausweis geprüft. Ach, Sir, ich bin doch keiner. Ja, hören Sie doch. Hallo, ja, Sergeant? Sie sind Mr. Eastwood, nicht wahr? Ja, ja. Inspektor Froggatt hat hinterlassen, er sei bei Ihnen. Ist er nicht da? Doch, Sergeant. Er ist hier. Stimmt etwas nicht, Sir? Alles in Ordnung, danke. Ich wollte nur sicher gehen. Er ist doch echt. Ja, ich hab doch so einen Ausweis. Er kommt. Soll ich mal kurz außer Gefecht setzen? Kleiner Schlag aufs Hinterhaupt? Nein, er ist Kriminalinspektor Froggatt. Wie? Ist doch nicht zu fassen. Also holen Sie jetzt das Geld vom Tresor. Ja, Sir. Oh, Entschuldigung. Das macht doch nichts. Sie haben das Geld noch nicht hier? Es wird gleich gebracht. Gut. Viertel vor zwölf, nicht mehr lang Zeit. Und wie gesagt, wir sollten ihn so schnell wie möglich abfertigen. Ach, was ich Sie fragen wollte, Inspektor, wo haben Sie denn eigentlich Ihren Wagen geparkt? In der Nebenstraße um die Ecke, aber keine Sorge, der fällt nicht auf. Es ist kein Polizeiwagen. Ach, nein? Nein. Eine speziell für solche Fälle frisierte kleine Karre. Sieht dreimal schrottreif aus, aber macht noch ihre 150, wenn es drauf ankommt. Ach, das ist ja so. Ah, das Geld. 40.000. Ja, in 1,5 Pfund noch. Ja. Na, wie schön. Schon 5 nach 12. Also ich bleibe dabei. Irgendwas stimmt nicht. Ja, und 40.000 Pfund in unmarkierten Scheinen liegen dort hinter unverschlossener Tür, Mann. Weißt du was, Sandra? Wir stiften hier einen kleinen Brand, dann stürzen sie alle Feuer ins Freie. Ich gehe in das Büro, schnapp mir das Zeug und springe zum Fenster raus. Heute Abend komme ich zu dir. Ja, und heute Abend will ich mir die Haare waschen. Dann pumpt mir wenigstens eine Essensmarke. Du hast mir den letzten noch nicht bezahlt. Also bleibt mir nur die Portokasse übrig. Was nicht das erste Mal wäre. Du, da kommt einer. Der so aussieht, grau, Overall, 2 Koffer. Ich gebe schnell hinten Bescheid. Mhm. Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Das Geld alles in die Koffer reinpasst? Aber ganz bestimmt, verlassen Sie sich darauf. Das ist ein sorgfältig vorbereiteter Schlag. Die wussten genau, wie viel Kapazität benötigt wird. Der ist voll. Bei Ihnen noch Platz, Mr. New? Ja, nur zu. Da habe ich noch eine Frage. Mhm. Wollen Sie dem Mann folgen? Das wäre sinnlos, Sir. Sie würden das ja sofort merken. Ah ja, natürlich, ja. Noch eine Frage. Bitte? Wir händigen das Geld also einfach aus. So haben Sie es verlangt, Sir, und so werden wir es machen. Gut. Wir werden Sie nicht provozieren, jedenfalls nicht, bevor wir Ihre Frau unversehrt wiederhaben. Aber wir bleiben Ihnen schon auf der Spur, keine Sorge. Wir werden genau wissen, wohin er geht. Kennen Sie diese kleinen Dinger? Nein. Was ist das? Nie gesehen? Nein. Ein Mini-Kurzwellensender, japanisch. Aha. Winzig, wie? Ja. Die Signale lassen sich innerhalb eines 30-Kilometer-Radius empfangen. Fertig, Mr. Newman? Ja, ich bin fertig. Gut, dann will ich das Ding nur noch hier in den Koffer stecken. Ja. So, und jetzt noch ein kleiner Test. Was ich hier habe, ist der dazugehörige Empfänger. Ah, das ist Musik, die ich liebe. So, von mir aus können wir den Mann jetzt laufen lassen. Noch alles gut verschließen. Sie nehmen den größeren Koffer in und ich den kleinen. Das wollte ich auch gerade vorschlagen, Sir. Alle Handgewicht. scheint, er entfernt sich schon aus der Reichweite ihres Empfängers. Ja, natürlich, von hier. Aber unsere Leute sind ja auch beweglich. Denen entgeht da nichts. Jetzt heißt es eben warten. Tja, ich könnte mich gegen die Vorschriften dazu überwinden, Ihnen bei einem kleinen Schluck Gesellschaft zu leisten, Mr. Eastwood, falls das Ihre Nerven nun nicht... Na gut. Na fein. Das kann ich schlecht. Sie auch, Mr. Newman? Wie? Nein, danke. Besser nicht. Moment. Ich gehe dran. Ja, einen Moment. Das ist für Sie, Inspektor. Oh, vielleicht schon eine Nachricht womöglich. Frage? Kleinen Schluck. Nein, danke. Na, bestens. Wie? Sogar das? Gut. Sag durch, Sie sollen auf Ihren Positionen bleiben. Ich komme sofort, dann gehen wir vor. Ja. Hat funktioniert. Alles im Griff. Ach, und wo sind Sie? 15 Kilometer südlich in einem verlassenen Haus. Emmets Farm. 15 Kilometer südlich? Ja, Sir. Unsere Leute haben sich so nah wie möglich platziert und beobachten durch Feldstecher. Sie haben sogar Ihre Frau gesichtet. Nein. Ja. Ach. Sie war gefesselt, aber im Übrigen unversehrt. Ach, also, mit Glück ist in einer halben Stunde alles vorbei. Die Bande in unserer Hand, das Geld, unser Sender und vor allem die Frau Gemahlin wieder zurück. Großartig. So. Prost. Prost. Danke für die Erfrischung. Und jetzt auf in den Kampf. Ja. Bleiben Sie am Apparat. Wir bringen Ihnen Ihre Frau heil und gesund nach Hause. Verlassen Sie sich drauf. Also, Sie bringen meine Frau heil und gesund wieder nach Hause. Und darauf muss ich mir noch einen genehmigen. Ja. Und jetzt würde ich vielleicht auch ganz gerne einen kleinen Schluck. Oh, danke. Ich bin nämlich wirklich erleichtert. Also. Cheers. Cheers. Cheers. Ah, wundervoll. Ach du meine Güte, Savage. Ich muss ihm ja berichten, dass er selbst noch nicht angerufen hat. Ja, wo ist denn das Mädchen? Ja. Verzeihen, Mr. Eastwood. Ach, Sie sind Sandra. Ja, Sir. Warum antwortet das Mädchen am Telefon nicht? Ich glaube, sie ist Mittagessen gegangen. Also verdammt nochmal. Können Sie das nicht so lange übernehmen? Schon, aber es sind gerade eine Menge Kunden draußen. Wenn ich kann, dann schalten, kümmern Sie sich um das Telefon. Gut. Mr. Eastwood möchte mit Mr. Savage verbunden werden. Ja, gut. Und hier ist noch Sergeant Parker von der Polizei für Mr. Eastwood. Ja, bitte. Bitte kommen Sie rein, Sergeant. Ah! Danke, Sir. Ah, Sergeant Parker. Mr. Eastwood, das ist Sergeant Parker von unserer Elsford Station. Aha. Oh, du liebe Zeit, draußen steht da eine Schlange am Schalter. Ich muss mich kümmern. Unser Freund ist Ellen. Und Sie wünschen, Sergeant, alles in Ordnung, hoffe ich. Ich komme nur vorbei, Sir, weil Mr. Savage von Ihrer Sicherheitsabteilung uns vorhin angerufen und gebeten hat. Wir sollen uns vergewissern, ob hier alles in Ordnung ist. Gut. Es hat eine Reihe von Beschwerden gegeben von Leuten, die Sie heute Morgen telefonisch versucht haben zu erreichen und nicht durchkamen. Aha. Der Apparat gibt zwar Zeichen, aber niemand meldet sich. Das stimmt. Na. Ich bekam auch nur das Zeichen vorhin und keine Antwort. Ach, also diese verflixte Aushilfe, da muss sofort etwas geschehen. Naja, wenn es nichts Schlimmeres ist, wir wollen ja froh sein. Mr. Savage war nur etwas besorgt. Naja, es ist ja alles Gottlob bis jetzt gut gelaufen. Dank Ihres exzellenten Inspektor Froggatt. Inspektor Froggatt, Sir? Kriminalinspektor Froggatt von Ihrem Revier Thornwood. Er hat sich hervorragend bewährt. Sir, irgendetwas Unglaubliches muss passiert sein. Also, ich hatte gerade Mr. Savage am Telefon. Er sagt, er hat kein einziges Mal mit Ihnen gesprochen heute Morgen, Mr. Eastwood. Was? Ja, er weiß keinen Ton davon, dass Ihre Frau gekidnappt wurde. Wie? Und niemals wurden 40.000 Pfund Lösegeld autorisiert. Aber? Und wir haben auch keinen Inspektor Froggatt in unserem Revier, Sir. Nein? Nein. Ja, was soll ich Mr. Savage sagen? Ja, ich würde sagen... Was soll ich denn sagen? Eastwood. Inspektor Froggatt für Sie, Sir. Inspektor Froggatt? Ja, verbinden Sie. Sie wissen also von keinem Inspektor Froggatt? Aber hier ist er doch. Hallo? Hallo? Mr. Eastwood, also ich rufe an, wie versprochen. Wir bedanken uns freundlichst für das Geld. Und Ihre Frau finden Sie zu Hause. Hallo? Hallo? Ich glaube, es wird Zeit, die echte Polizei hinzuzuziehen, Sir. Finden Sie nicht auch? Nein, nein, jetzt bitte keine Anrufe mehr zu Mr. Eastwood. Verbinden Sie mit Mr. Newman, bitte. Tja, Mr. Eastwood. Tja, Inspektor. Ein Augenzeuge hat sich bereits gemeldet. Er hat zufällig den Mann mit den zwei Koffern aus der Bank kommen sehen und er ist dann in einen um die Ecke parkenden alten grünen Wagen gestiegen. Und etwas später, als er noch einmal an der Stelle vorbeikam, fiel ihm auf, dass der Wagen noch immer dort stand und erst abfuhr, nachdem ein junges Mädchen und ein zweiter Mann zugestiegen waren, auf den Ihre Beschreibung von diesem angeblichen Mr. Froggatt passen könnte. Dann war das Mädchen unsere Aushilfstelefonistin. Der Mann im grauen Overall, der das Geld abgeholt hat, dürfte auch derjenige gewesen sein, der von irgendeinem Apparat aus das Lösegeld für Ihre Frau verlangte. Und Ihr Telefonmädchen hat genau nach Plan die falschen Verbindungen hergestellt. Das heißt also, als ich die Polizei anrief, um mich wegen des Inspektors zu vergewissern... Wurden Sie mit irgendeinem von diesen Burschen verbunden und der hat Sie natürlich mit allergrößtem Vergnügen beruhigt. Und was ist mit meiner Frau? Unsere Leute sind gerade unterwegs zu ihr. Wir nehmen an, dass die Männer kurz nachdem sie morgens zur Bank gegangen waren, sich Zutritt in ihr Haus verschafft und ihre Frau gefesselt haben. Sie mitzunehmen war ja gar nicht nötig. Wichtig war nur, dass Sie zunächst glaubten, Sie hätten sie fortgeschafft. Tja, das ist verdammt schlau gespielt, das Ganze. Verdammt schlau. Ich bin Savage, Leiter der Sicherheitsabteilung A der Bennington Bank. Guten Tag, Inspektor. Guten Tag. Mr. Eastwood? Ja, Sir. Das ist ja eine feine Geschichte, Mr. Eastwood, die Sie sich da geleistet haben. Yes, Sir. 40.000 Pfund aus dem Tresor der Bank an einen Ganoven auszuhändigen. Sir. Das wird ein Verfahren geben, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Yes, Sir. Sie werden sich zu verantworten haben. Aber, Sir... Meine Abteilung kann keinen Vorwurf treffen. Natürlich nicht, Sir. Was haben Sie denn festgestellt, Inspektor? Wir haben Personenbeschreibungen, Sir. Die helfen nur bekanntlich nicht viel weiter in solchen Fällen. Die Gespräche sind auf Tonband aufgenommen worden, hörte ich? Ja, aber Mr. Eastwood hat das Band dem angeblichen Inspektor Froggatt ausgehändigt. Na, Sir. Fabelhaft. Ich gratuliere. Und das Mädchen am Telefon war eine Aushilfe, deren Adresse man hier nicht einmal kennt. Wir sind schon mit der Agentur in Verbindung, die sie vermittelt hat. Ja, was gibt's denn, Sergeant? Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Natürlich. Tja, Eastwood. Sie haben sträflich leichtsinnig gehandelt, fürchte ich. Naja, Sir. Ich verstehe Sie nicht. Selbst der junge Angestellte hielt den Inspektor für einen Betrüger. Newman hatte den gleichen Verdacht, aber Sie... Ich habe doch die Polizeistation angerufen und mich vergewissert, Sir. Sie haben sich vergewissert. Sie haben genau das getan, worauf die Burschen spekulierten. Ich weiß nicht, keine Spur von Umsicht, Scharfblick, Spürsinn, wie man es bei einem leitenden Mann unserer Bank voraussetzen müsste. 40.000 Pfund! Ja, Sir. Ach, Sie haben getrunken? Sie greifen wieder zur Flasche. Eastwood, ich muss Sie warnen. Ich werde Sie in meinem Bericht nicht schonen können. Nein, Sir. Was gibt's, Inspektor? Mr. Eastwood, Sie sagten, die Kerle hatten Sie am Telefon mit Ihrer Frau sprechen lassen. Ja, sie war verzweifelt. Und Sie haben gehört, dass sie geschlagen wurde? Ja. Was ist mit ihr? Sie haben sie zu hart geschlagen. Zu hart? Sie war tot, als meine Leute sie fanden. Mein aufrichtiges Beileid. Nein, das tut mir leid, Eastwood. Was kann ich sagen? Es tut mir leid. Aber wir werden sie erwischen, diese Ungeheuer. Wir werden sie erwischen. Jetzt geht es um Mord. Was ist denn nun los? Wer ist da? Ich, Jung. Moment! Los! Hat dich niemand gesehen? Ach, glaub nicht, nein. Hallo, Newman. Wir sind gerade am Verteilen. So? Schwieriges Geschäft, die Zählerei, aber prima gelaufen, hä? Ja, ja. Und alles verdorben, ihr verdammten Idioten. Verdorben? Was soll denn das heißen? Warum habt ihr sie umgebracht? Na, war denn das nötig? Was ist los, Was ist los? Sie ist tot. Eastwoods Frau ist tot. Nee. Ihr habt zu hart zugeschlagen. Und vereinbart war, dass er sie nicht anrührt. Aber wir haben sie nicht angerührt. Wir waren nicht einmal im Haus. Ich habe die Telefondrähte durchgeschnitten, sonst nichts. Ach, ihr habt doch vom Haus aus angerufen. Aber nicht doch. Ich habe aus einer Telefonzelle angerufen, wie ausgemacht. Was? Ach, wie will er denn dann mit dir gesprochen haben, während ihr dort wart? Er will mit dir gesprochen haben, während wir dort waren? Ja, er behauptet, ihr hättet ihn mit dir sprechen lassen. Aber er wollte mit dir sprechen, aber den Wunsch konnte ich mir kaum erfüllen. Ich habe ihm gesagt, wir hätten sie schon fortgeschafft. Ich glaube nicht. Er sagt, er hat mit ihr gesprochen. Aber dann ist sie geschlagen worden und ihr habt ihr den Hörer weggenommen. Er lügt, keiner von uns hat das Haus betreten. Ehrenwort. Moment, Moment! Der muss doch einen Grund haben, wenn er lügt. Sag mal, hat irgendwas nicht gestimmt mit ihm und seiner Frau? Hä? Die Ehe war miserabel, nachdem was er mir erzählt hat. Aha. Na, er kam ja auch ganz aufgelöst. Dann hat Margot erzählt von einer schweren Auseinandersetzung, dass sie ihn verlassen will. Moment. Er hatte Blutflecken an der Manschette. Vom Rasieren hat er erklärt, aber er hatte doch gar keinen Schnitt. Und da ist noch was. Als ich sagte, dass wir von seinem Haus aus anriefen, war seine erste Reaktion Erpressung. Hm? Nicht Lösegeld. Erpressung. Verfluchte Scheiße. Er hat seine Frau umgebracht und glaubte, wir hätten sie gefunden. Da dachten wir hätten ihn geködert und in Wirklichkeit führt er uns an der Nase rum. Mehr Glück hätte der ja gar nicht haben können. Der bringt sie um und uns wird es in die Schuhe geschoben. Mann! Nein, mit Mord will ich nichts zu tun haben. Ich gehe zur Polizei. Oh nein, das tust du nicht. Du bist der Initiator des Ganzen. Du wolltest dich an der Bank rächen. Die große Rede war, nichts kann passieren. Deswegen sind wir eingestiegen, ja, Arthur und ich. Ganz genau. Du verpfeift uns jetzt nicht nur, um dein Gewissen zu beruhigen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Du kassierst deinen Anteil und stehst morgen wieder in der Bank wie jeden Tag. So war's verabredet und so wird's gefasst. Versteht ihr denn nicht? Ich kann nicht wieder in die Bank. Es ist vorbei. Wir sind dran. Und wo ist Bertha? Sie hat gesagt, sie kommt um 6. Sie wird nicht kommen. Ich habe gerade die Schlagzeilen der Abendzeitung gesehen. Die Bank hat 20.000 Pfund Belohnung ausgesetzt. Für Informationen, die zur Aufklärung des Mordes an Mrs. Eastwood führen. Der Versuchung kann die bestimmt nicht widerstehen. Verdammte Sauerei. Mensch, was? Du musst auch. Komm, da. Der Wagen steht unten im Hof. Los. Nehmt doch die Pillen, das Geld und das Kind. Mensch! Mensch, fahr doch nicht so schnell mit der alten Karre. Komm, die Schnauze, ich weiß, was ich tue. Du nix. Das Tempo schafft die alte Kiste nicht mehr. Pass doch auf! Hör doch nicht so! Die Lenkung! Was? Nein, ist gebrochen! Auf! Morgen, Sandra! Oh Gott, du schon auf? Wie das? Ist was nicht in Ordnung? Schlafstörung? Wir haben heute den neuesten neuen Filialleiter zu empfangen, Sandra. Ich habe beschlossen, wenigstens einen guten ersten Eindruck zu machen. Mann, du erschreckst mich richtig. Ellen, du bist doch kein normaler Mensch mehr, ne? Ja, wird eben älter. Also, da wären wir wieder. Ich muss immer an den armen Mr. Newman denken. Tja, Unrecht gut gedeiht nicht. Und ich gehe auch nie wieder an die Portokasse. Haha. Kannst du Geld draufnehmen. Jedenfalls vorläufig nicht. Ist der Anzug feierlich genug für eine Beerdigung? Sag mal, du willst doch nicht zu Mrs. Eastwoods Beerdigung gehen wollen. Warum nicht? Ach, du hast sie doch gar nicht gekannt. Aber ich werde ihr die letzte Ehre erweisen. Ja, außerdem erscheinen einige Häuptlinge, Vorstand und sowas. Kann nie schaden, wenn man sich bei den richtigen Leuten zeigt. Spinner. Hast du was von Mr. Eastwood gehört? Nee. Tut mir leid, der Mann. War ganz gebrochen, als er erfahren hatte, dass er seine Frau umgebracht haben. Naja, wenigstens kriegt er seine alte große Filiale wieder. Das wird ihm aber kaum den Verlust seiner Frau aufwiegen. Wirklich. Manche Menschen sind und bleiben Pechvögel. Pechvögel, Kriminalhörspiel von Rodney David Wingfield. Übersetzung aus dem Englischen Clemens Badenberg. Mit Günter Mack, Angelika Hartung-Atzhorn, Martin Semmelrogge, Gottfried John, Wolfgang Hess, Uta Mohrer, Reinhard Glemnitz, Hans Stetter, Uli Schiwal, Otto Stern, Peter Dirschauer und Alexander Molochowski. Regie Willi Purucker. Produktion Bayerischer Rundfunk 1979.